Ein anderes Beispiel: Lässt man Menschen verschiedener Kulturen ein großes Aquarium betrachten, machen Chinesen eher die Umwelt für das Verhalten der Fische verantwortlich, Amerikaner den Charakter und den Willen der Fische. Japanische Studenten beginnen ihre Berichte über Videos von Fischen mit dem Kontext. Amerikanische Studenten sprechen über die besonders auffälligen und sich schnell bewegenden Fische. Kulturell verschieden geprägte Menschen denken demnach nicht nur verschieden über die Welt, sie sehen geradezu verschiedene Welten. Die einen betrachten vor allem die wichtigsten Objekte eines Bildes, die anderen wechseln hingegen ständig zwischen den Objekten und dem Kontext. Die Komplexität von Umgebungen ist für Asiatinnen leichter zu tolerieren als für westliche Menschen. So haben Studien zufolge Asiatinnen häufiger das Gefühl, wenig Kontrolle über ihr Leben zu haben als Westler. Aber sie vermissen diese auch nicht. Veränderung ist die Aufgabe der Gemeinschaft, nicht des Individuums. Harmonie ist wichtiger als Freiheit. Chinesen akzeptieren eher die Möglichkeit, jemanden ungerechterweise zu bestrafen, damit es der Gruppe besser geht. Für uns westlich geprägte Menschen als Individualistinnen ist das kaum denkbar. Und so war Konfuzius, dessen Lehre man in unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen, insbesondere noch im heutigen China, in Japan, Vietnam und Korea findet, auch ein starker Verfechter der Monarchie. Das China der bescheidenen Harmoniemenschen, die nicht nach Würden oder Ämtern streben, sollte von einem einzigen großen Herrscher beherrscht werden, einem Sohn des Himmels. Aber selbst die Han-Dynastie hatte anfangs ihre Probleme mit Konfuzius. Angeblich pinkelte ihr Gründer gerne in die Hütte von Besuchern, wenn ihre typisch spitze Kopfbedeckung sie als Konfuzianer auswies. Jede ist eine Königin.